Tag, mein Name ist Lukas Heinser. Ach, das glaube ich ja nicht. Hier sollte jetzt eigentlich der Podcast von Fred sein, weil who the fuck is Lucky? Man erinnert sich kaum noch daran, er treibt sich beim ESC rum, arbeitet bei übel beleumundeten Musikfernsehproduktionen und ja, ich muss es leider alleine machen. Schade. Aber ich bin auch da. Ja. Das habe ich schon so oft geglaubt. Willkommen zurück. Dies ist die Jubiläumsfolge von Lucky und Fred, die 10. Ausgabe. Nein. Ja. Schön. Und wir haben nur ein kleines bisschen Pause gemacht. Mhm. Mein Sohn hat jetzt Abitur. Prima. Naja, er kann jetzt laufen. Gut. Guten Tag. Hallo. Hallo Lucky. Hallo Fred. Und du hast genau wie Günther Jauch, Jürgen Klopp und Sigmar Gabriel gesagt, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen. Ich bin doch hier. Ja, ich will da noch ein bisschen drin rumwühlen. Ich habe Beschwerden bekommen, von unserem guten Freund Ralf zum Beispiel. Ich habe auch Beschwerden bekommen, von unserem guten Freund Hans zum Beispiel. So. Grüße an dieser Stelle einfach mal. Und sollten Sie zufrieden sein. Es ist aber ja zum Glück nicht viel passiert in der Welt in der Zwischenzeit. Also, du hast auch diese brillante Anmoderation sofort untergepflügt, in der ich vermaulwurft habe, dass ja auch Klopp und Gabriel eingesehen haben. Es hat keinen Sinn mehr. Gabriel hat es auch eingesehen? Siehst du? Ich möchte da anfangen. Ich dachte, Albig hätte gesagt, hat alles keinen Sinn mehr hier. Ja, das perfide Albion. Oder wie heißt nochmal der aus der Nie-Gelungen-Sage? Alberich. Ja. Der, wie heißt er nicht? Er ist doch der König des Zwergenstaats. Ja. Also Schleswig-Holstein im Grunde schon, oder? Saarland. Ja. Und dieser Alberich war schon immer der Pressesprecher von Peer Steinbrück, der es ja auch nicht hinbekommen hat. Und da Alberich damals gesagt hat, Mensch, SPD, du musst den Steinbrück nehmen, das ist ein ganz, ganz heißer Kandidat gegen die Merkel, kann man dem jetzt, glaube ich, glauben, wenn er sagt, Gabriel taugt nichts oder sie sollen ganz ohne Kanzlerkandidat eintreten. Ich möchte mich einführend darüber aufregen, dass die griechische Linke in einer historisch beispielhaften Weise 60% der Bevölkerung hinter ihre Forderung gekriegt haben. Das ist, glaube ich, sogar das gemahnt an Brandt, die Mehrheit diesseits der Mitte, für seine Ostpolitik damals. Dass aber dummerweise die griechische Linke für die Politik, hinter die sie 60% der Bevölkerung bekommen hat, leider kein Programm hat. Sondern anschließend sagt, das ist lieb, dass ihr auch findet, wir sollten das anders machen, aber wir machen es jetzt so, wie es Europa oder Merkel und Schäuble wollen. Das ist ein zentrales Herz- und Hirnversagen der europäischen Sozialdemokratie. Dieser Pflock muss jetzt hier mal in den Boden, bevor wir über irgendwas reden. Sozial was? Ja, normalerweise hätte man ja jetzt ein Programm, wenn man 60% der Menschen hinter sich hat und sagt, die wollen das anders und wir haben hier die Vorschläge, wie es anders geht. Das hat dieses etwas wirre Bündnis, nicht zuletzt mit einer rechtsradikalen Partei in Griechenland, nicht hinbekommen. Ja, aber das passt ja gut in die Zeit, wo Programm im Prinzip nichts mehr bedeutet. Also Ideen haben gilt in der Politik ja als irgendwie suspekt. Frau Merkel hat in der Bundestagsdebatte gesagt, Europa ist eine Schicksalsfrage und hat in Zeitungsinterviews gesagt, die EU ist keine Sozialunion. Wenn sie es schafft, diese beiden Sätze übereinander zu bekommen inhaltlich, dann ist sie irgendwo in der Raumzeitkrümmung noch 2 Meter vor Einstein. Denn entweder ist man eine Schicksalsgemeinschaft, dann hilft man natürlich denen, die in der Schicksalsgemeinschaft einem anempfohlen sind. Oder man ist kein Sozialstaat, dann lässt man das ganz schnell sein. Ja, Familie ist schön, wenn sie beim Umzug hilft. Ja, aber Schicksalsgemeinschaft. Aber wenn sie Geld will, nicht. Ja, stimmt. Während also Europa sich selber in beeindruckender Geschwindigkeit zerlegt und in den Abgrund geritten hat, hat Barack Obama in den USA mal eben seine zweite Amtszeit gewonnen, wie man heutzutage sagt, und seinen Friedensnobelpreis im Nachhinein fast gerechtfertigt. Man könnte da einen Schieberegler anbringen an Friedensnobelpreisen. Man sagt, also du kriegst den jetzt ja neuerdings im Vorhinein, mach was draus. Obama hat gesagt, super, da hätte ich doch Bock zum Beispiel ein paar völkerrechtswidrige Kriege zu verlängern, Guantanamo nicht aufzulösen, in Afghanistan a hell of a mess zu hinterlassen und dann begehen wir einen glatten völkerrechtswidrigen Mord an diesen Osama bin Laden, weil da ist uns halt danach. Aber in der zweiten Amtszeit sollt ihr mal sehen, da haue ich das Atomprogramm des Iran weg. Da bemühe ich mich um eine Befriedung des Nahen Ostens und tue gute Dinge. Kuba? Ja, dann, das ist für die Geschichtsbücher, das stimmt. Das ist für die Geschichtsbücher, was ihm so ein bisschen zugefallen ist, ist die Entscheidung des Supreme Courts, dass jetzt auch Homosexuelle in allen Staaten heiraten dürfen. Mhm. Damit ist es in Texas erlaubt, als Schwuler zu heiraten und in Deutschland nicht. Aber na gut. Ja. Naja, aber ich finde, du lenkst ganz schön davon ab, dass dieses zentraleuropäische Fiasko, wir vermissen Egon Bahr mehr denn je, letztlich ja auf amerikanische imperialistische Politik in Europa zurückgeht. Also dass wir nicht à la Bahr zum Beispiel Wandel durch Annäherung unsere zentrale geostrategische Position, um es mal volkstümlich zu sagen, wahrnehmen und da einen Vermittler spielen und sagen, logischerweise hat Russland Interessen in der Ukraine, logischerweise hat Europa Interessen in der Ukraine und völlig überraschend hat möglicherweise sogar die Ukraine Interesse in der Ukraine. Und da müssen wir an einen Tisch kommen. Die Politik, die sagt, nein, nein, nein, es gibt keinen Tisch, das wollen wir nicht, Minsk-Verhandlungen sind Mumpitz, der Russe ist böse, die kommt nun auch von Obama. Also mein Schieberegler beim Friedensnobelpreis für Obama ist jetzt über null, ja, gebe ich dir zu, aber nicht mal bei 50. Und dein Schieberegler für den Friedensnobelpreis, den die EU nachgeworfen bekommen hat? Ich finde, zurückgeben. Also ja. Also wir haben ihn ja alle bekommen, das heißt, wir könnten unseren Anteil zurückgeben. Ja, historisch betrachtet ist natürlich so, dass die Gegner des Zweiten Weltkrieges innerhalb Europas nicht in Gegnerschaft stehen und das glaube ich jetzt auch noch nicht. Dass jetzt Frankreich sagt, unser Abhörfiasko, dass die Gespräche bis zur Regierungsspitze abgehört wurden, das hat zwar die NSA verursacht und hat letztlich davon profitiert, aber operativ gemacht hat es der BND und deswegen rücken wir schon mal auf Koblenz vor. Das ist ja nicht passiert. Auch wenn man das hätte verstehen können. Was wollen die? Also Koblenz können sie auch haben. Nee, das ist schön hier. Festung Ehrenbreitstein, Deutsches Eck und so. Das ist sehr hübsch. Das hätten wir gerne behalten und ja. Nicht, dass da Froschfresser-Jargon gesprochen wird. Bei aller Freundschaft. Ein Baguette? Ja. S'il vous plaît? Also Obama könnte theoretisch bei dem Hackfleischtütenpersonal, was da jetzt sich zur Wiederwahl oder zu seiner Nachfolge anhält, er könnte jetzt sagen, liebe Hillary Clinton, ich bin dein Running Mate, also der Kandidat für den Vizepräsidenten. Wenn dann Hillary Clinton sich 2 Tage nach ihrer Wahl für gesundheitlich indisponiert erklären würde, könnte sie zurücktreten und Obama hätte eine 3. Amtszeit. Das ist der Weg. Also ich glaube, seit Roosevelt, der 4-mal Präsident war, hat man dann in den 50er Jahren gesagt, nee, also das nun nicht mehr und hat es auf 2-mal begrenzt. Es sei denn, du kommst als Vizepräsident sozusagen als Stellvertreter nochmal wieder. Dann auf dem Kopf von Donald Trump lebt ein Tier, das in weiten Teilen der Welt ausgerottet ist, ne? Ja. Ich glaube, es ist irgendwie das Mottenmufflern, Nacktnasenwombat oder was ist das für ein Tier? Ein Trampmuffel. Ah, ein Tramp. Wird er das? Was? Naja, ich frage dich. Kandidat? Nein. Nicht mal Kandidat? Nein. Aber Hillary ist doch auch irgendwie mit ihren komischen Mails und so, die haben sie ja jetzt schon geröstet. Ja, mein Tipp ist ja auch, Bernie Sanders wird Kandidat der Demokraten und völlig überraschend Präsident. Und dann werden die USA völlig aus Versehen ein sozialistischer Staat. Apropos Tipp, wenn Tipp kommt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk weg? Hast du darüber schon einmal nachgedacht, Lukas? Nee. Gut. Na, dann können wir es ja machen. Nein, das steht drin, dass dann zum Beispiel amerikanische Networks könnten sagen, ABC, NBC, CBS, Turner, Broadcast, wer du auch immer sein magst. Die deutsche Regierung zahlt Subventionen an einen Wettbewerber, which would be Haushaltsgebühr ARD, ZDF. Das ist böse. Wir verklagen die, vor allem diese ominösen Schiedsgerichte. Und dann hätten die einen Hebel zu sagen, ARD und ZDF müssen weg. Und das wirft schon die Frage auf, sind die intelligenter als Leo Kirch jemals war? Oder Bertelsmann oder mein Telefon? Sehr schön. Das war Tom Bure, wollte sagen, WDR gerade aufgelöst. Mhm. Ja. Tom, kannst jederzeit hier Rasen mähen. Hm? Dieses TTIP-Ding, irgendwie wird das auch immer gruseliger mit jedem Tag. Und die EU legt eine Dummheit und Blindheit an den Tag, dass man sich fragt, sind die wirklich alle so dumm oder sind die viel, viel, viel, viel, viel intelligenter als wir und sehen Dinge, die wir niemals sehen könnten. Letzteres werden die so bei sich so denken. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass keiner derer, die TTIP durchbringen wollen, auf europäischer Seite, den Satz gesagt hat, ey, wir haben das doch immer so verhandelt mit den Amis. Wir haben euch doch immer vor vollendete Tatsachen gesetzt. Das machen die eben so. Das deutet auf Intelligenz hin, weil eigentlich wäre das jetzt das Argument der Wahl, dass man sagt, nein, solche Handelsabkommen mit oder überhaupt Abkommen mit Amerika wurden immer so verhandelt. Nur das wäre natürlich Selbstmord und dass sie diesen Selbstmord vermeiden, deutet auf Restspurenelemente im homöopathischen Bereich von Intelligenz hin. Es ist aber, ich finde, der Zirkelschluss zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass die europäische Sozialdemokratie keine Strategie hat für fast keine Lage, die im Moment existiert. Also nicht die Idee hat zu sagen, liebe Griechen, wir stimmen euch zu, lieber Tsipras, schmeiß mal die Rechtsradikalen da raus. Und hier ist eine Programmatik, wie auch wir Deutsche und natürlich die Franzosen ein anderes Europa, ein Sozialstaat Europa wollen. Das ist nicht da. Und sie haben auch keine gemeinsame Strategie, wie sie der amerikanischen Bedrängnis sowohl in der Geostrategie begegnen wollen, wie eben auch bei diesem TTIP-Thema. Haben sie nicht. Schade drum. Sigmar Gabriel möchte Kanzler werden? Ich glaube, der möchte Vizekanzler bleiben. So schlimm ist es schon. Meinst du echt? Ja, das passt dann zu diesem Albig-Ding. Ja, das stimmt. Und sie haben ja keinen, muss man auch mal sagen. Also in dem Moment, als Egon Bahr starb, dachte ich, jetzt ist die SPD ihren intelligentesten Mann los. Und der war über 90. Also ich glaube ja, dass die SPD nochmal eine Wahl gewinnen könnte, wenn sie Helmut Schmidt hinstellte. Dann müsste sie sich aber sehr beeilen. Ja, es ginge wahrscheinlich auch mit Harald Schmidt. Helmut Schmidt macht weiter, solange es noch Mentholzigaretten gibt. Ich glaube, wenn die verboten werden, geht es dann schnell. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin so traurig. Sigmar Gabriel ist auch quasi die fleischgewordene Ideenlosigkeit. Ne? Also so dieses überall mal mitmischen, zu nichts wirklich eine Haltung haben, heute so, morgen so, heute zu Pegida gehen, morgen mit Til Schweiger rumsitzen und sagen, ja, nichts sagen, sich mit Til Schweiger treffen, um nicht selber zu sagen, nee, Flüchtlinge sind schon okay hier in diesem Land. So, da kommt gar nichts aus der Politik. Ich finde das erschütternd, dass sich ein Schauspieler, von dem man halten kann, was man will, aber dass sich so ein Schauspieler hinstellt und als deutlichste Stimme einer Willkommenskultur hier auftritt und wahrgenommen wird und jetzt in Talkshows eingeladen wird und sowas und sich dafür rechtfertigen soll, dass Flüchtlinge in diesem Land willkommen sind. Das finde ich völlig erschütternd. Ja, ich würde dem zuneigen, was du sagst, weil ich natürlich jetzt sozusagen dieses Rollenfach der moralischen Instanz aus meiner noch reiferen Lebensspanne heraus noch kenne, dann meldet sich Enzensberger zu Wort oder Habermas sagt etwas oder Günter Grass ist tot oder Börl ist tot. Und dieses Rollenfach haben wir nicht mehr besetzt. Gerade auch ein schmerzliches und durch alle Fugen pfeifendes Hochdruckvakuum in der Position des Bundespräsidenten. War das nochmal? Kenne ich nicht. Wenn es dann Til Schweiger macht, dann muss man wahrscheinlich wirklich die Argumente statt der Person nehmen und muss auch ein bisschen übersehen, dass es für Schauspieler seit Walter Sittler und Stuttgart 21 üblich geworden ist, an drehfreien Tagen zu sagen, ich muss im Gespräch bleiben, um es mal sehr zynisch zu sagen. Also der hat gemacht, ich habe 4 Kinder, ich rede über die Schulreform, ich war auch schon mal in Süddeutschland, ich rede über Stuttgart 21. Klar kann ich das diskriminieren oder kann ich das auch sehen unter der Lupe von Mensch, ich brauche gar keinen Agenten, weil wenn ich immer bei der Maischberger rumsitze, werde ich ja auch besetzt oder zumindest kriege ich ein Honorar. Anyway, genauso kannst du ja über Grass reden. Der war halt in der Waffen-SS und hat nachher versucht, links außen eine andere Spur zu legen. Also ich kann die ja alle diskriminieren, wenn ich das möchte. Also Til Schweiger hat sich geäußert und hat eine Diskussion angestoßen und hat die auf Facebook sehr vehement geführt. Und dann hat er in die Fresse gekriegt von Medien, die sagten, dieser Schauspieler und bäh. Und dann setzte plötzlich die Verteidigung ein und das Feuilleton hat gesagt, ja, aber das ist doch okay. Lass den doch mal machen. Wir mögen den vielleicht nicht, aber wenigstens ist mal die Stimme da und wenigstens ist mal der Inhalt da und wenigstens sprechen wir darüber. Aber ich finde das... Nimm es doch mal umgekehrt. Da ist Dieter Nuhr, der moderiert bei RTL einen bunten Abend und moderiert in der ARD auch noch einen Spaß und ist ein total kritischer Kabarettist und macht seit Jahren immer wieder Nummern über den bösen Islam. Und seine besten Pointen, da wird er jeden Morgen wach und freut sich nach Lektüre der Zeitung, dass sie nicht auf Pappschildern im Kreis durch Dresden getragen werden. Das findet man dann aber kritisches Kabarett und nur Dufte. Ja. Jetzt kommt der Schweiger, den man bestreitet, vielleicht jetzt die Sozialwissenschaften aus der ganz großen Kanne getrunken zu haben. Und der hat als Staatsbürger eine Meinung und da ballert man drauf rum. Also wieso ist, wenn nur Pegida-Quatsch redet, das irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt und ho, ho, ho und lass den mal in Ruhe. Und Schweiger spricht für die Mitmenschen und dann hängt man sich da an Schweiger auf. Eben, ich finde das unerträglich. Ich finde es gut, dass er es macht und man kann sich die moralischen Instanzen nicht backen. je moralischer und überzeugender die werden, desto näher sind sie am Sensemann. Dann sind sie weg, dann kannst du ohne Moral weitermachen oder du akzeptierst, dass jetzt andere das tun. Ja, und die anderen Leute, die es machen, sind halt verdiente Leute wie Konstantin Wecker oder sowas, aber Konstantin Wecker auf Facebook ist halt auch preaching to the choir. Also ist klar, dass Leute, die Konstantin Wecker auf Facebook folgen, eher so ein linkes Lehrerpublikum sind, eher ihm eh zustimmen werden. Und Til Schweiger stellt sich hin und sagt, da gehen 7 Millionen Menschen in meinen Film. Und wenn 500.000 von denen gegen Flüchtlinge sind, dann sollen die sich verpissen und sollen nicht mehr ins Kino gehen. Nichts gegen Konstantin Wecker, aber das hat einfach mehr Eier, sich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, die zur eigenen Gefolgschaft gehören. Das ist das Gegenteil von dem, was die Politik macht, die nämlich immer so guckt, so am Rand, wie weit können wir nach rechts gehen? Und ja, passt schon, sondern einfach mal eine Grenze ziehen und sagen, nee, von euch möchte ich nicht mal gut gefunden werden. Ja, da sind wir beim zweiten Schieberegler des Tages, neben dem am Friedensnobelpreis. Das ist der, der beschrieben wird durch den Kretschmann, grün, oder Steinmeier, rot, oder alle, schwarz, Satz. Die gute Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Deutschland könnte kippen, wenn Flüchtlinge kommen. Und so geht im Moment die Politik. Das heißt, du erfüllst die Forderung der Rechten nach Abschottung, nach es reicht auch mal, nach also bestenfalls noch ein Zelt und nichts zu essen, damit vermeintliche, sich selbst so empfindende Gutmenschen wieder sagen können, Mensch, sind wir fremdenfreundlich. Wir mögen die echt total. Es sei natürlich, die Flüchtlinge kommen hier hin, dann müssen wir wieder die Forderung der Rechten erfüllen. Und das ist ja, wasch mir den Pelz immer, mach mir nicht nass, Politik. Dass die Politik moderiert diesen Prozess nur noch mit starrem Blick auf die Umfragen und dass dann der Bürger sagt, nee, da muss man sich schon entscheiden, will man helfen oder will man nur dumm quatschen? Wenn man nur dumm quatscht, nur fromm quatscht, dann hilft man letztlich den Rechten, den Ausländerfeinden, klar. Ich glaube und ich hoffe, dass die Politik sich da völlig verschätzt, was die tatsächliche Stimmung angeht und was tatsächliche absolute Werte angeht. Also ich kann mir nicht vorstellen und ich will mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland eine Mehrheit gegen Flüchtlinge gibt. Das ist ja auch immer so, also von Österreich lernen, da sind wir in der Geschichte ja gut mitgefahren. Die österreichische Regierung appelliert an die Bevölkerung, Flüchtlinge zu unterstützen. Geht auch. Das kriegen unsere eben nicht hin. Also da kommt der Gauck höchstens mal vor die Tür und sagt, Asylbewerberheime anzünden finde ich jetzt nicht so gut. Aber das ist nicht der Appell. Und diese Bereitschaft abzufragen und zum Beispiel die Behörden anzuweisen, wo die Kinder studieren, wo noch ein Zimmer frei ist, wo ein Haus leer steht, da unterstützen wir die Bürger. Das ist eigentlich unser Job als Behörde. Das habe ich nicht gehört. Das ist doch erschütternd. Man muss vielleicht noch abschließend sagen, wie schrecklich auch immer, wer welche Flüchtlinge finden mag. Der Flüchtling findet sein Flüchtlingsein am allerschlimmsten. Nicht mal ein Nazi kommt da dran. Das ist sehr wahr. Aber wir können ja alle Flüchtlingsmädchen streicheln, das hilft ja auch schon sehr. Das hilft viel, ja. Das hat ihr geholfen. Also diese Nummer, auch im Angesicht deiner Tränen und nur weil du jetzt zufällig die Bundeskanzlerin triffst, ändere ich meine Politik nicht. Das ist ja das Gegenteil von Merkel, die ja ihre Politik nach ihren 300 Umfragen im Jahr ausrichtet. Aber dann so ein Satz, ich bin auch unter Tränen Graniten bei meiner politischen Linie, das war ein Image-Coup, oder? Image-Coup. Ich bin immer noch völlig verstört, weil das fiel so in die Zeit, dieser Bürgerdialog, der furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist, wo es ja nicht nur dieses Flüchtlingsmädchen gab, sondern auch einen jungen Schwulen, der fragte, warum er seinen Freund nicht heiraten können dürfte und Merkel wieder sagte, weil sie das irgendwie komisch findet und sich damit nicht. Ich glaube, im Wahlkampf, ihr Claim war, ich bin noch nicht so weit. Ja, ich tue mich schwer damit. Das ist eigentlich ein Satz, der steht Sigmar Gabriel zu. Dieser missglückte Bürgerdialog war kurz nach diesem, nennen wir es Interview, das Le Floyd mit Frau Merkel führen durfte, wo sie den schönen Satz sinngemäß sagte, ich mache jetzt dieses Interview, weil wir jetzt begonnen haben, einen Dialog mit den Bürgern zu führen, was ich im 10. Jahr der Amtszeit einen guten Schritt finde. Also das kann man mal machen, so erstmal 10 Jahre durchregieren alternativlos und dann mal gucken, was der Bürger so sagt. Und dann geht das direkt so grundsätzlich schief, wenn man sie auf die Bürger loslässt. Nee, widerspreche ich dir. Echt? Ja, weil Dialog ja nicht salbadern, bis das keiner mehr weiß, worum es eigentlich geht und alle sind Dufte, sondern da geht es schon darum, dass die Regierung auch mal die Fresse hinhält für die Politik, die sie macht. Und dieses Bild, dass die Merkel sagt, okay, ich habe Mut und ich bleibe bei meiner Position und ich sage jetzt nicht so diesen Kurt-Beck-Ruf, schreib dir mal den Namen auf, da kümmern wir uns. Und dann passiert nie irgendwas. Und außerdem, wenn er einem Hartz-Empfänger hilft, laufen Hunderttausende rum, denen Kurt Beck nicht geholfen hat. Sondern da, finde ich, macht sie eine tolle Position und sagt, ja, ich halte das aus. Und das ist Dialog, dass dann der Bürger auch sagt, das ist zum Heulen, was du da machst. Den Teil finde ich okay. Ich fand halt, das hat aber der Moderator dieser Bürgerdialogveranstaltung auch großartig gemacht, Hut ab. Ihren Satz, dass sie dann zu ihr hingeht und sie streichelt und tröstlich ihr begegnet und dann sagt, du hast das doch toll gemacht, den, ohne es überbewerten zu wollen, kann man verräterisch finden, weil Merkel im performativen Zustand war. Wir machen hier eine Show ja. Und du hast das inklusive der Heulerei großartig gemacht. Dem Mädchen ging es aber um sich und seine Familie und nicht um Dinge großartig machen. Und das ist auch ein wunderbar so ein Bild für die Ära Merkel. Ja. Dass sie völlig im Performativen begriffen ist, in der Darstellung, im Schauspiel Politik. Und der Moderator hat an der Stelle einfach gesagt, Frau Merkel oder Frau Bundeskanzlerin, ich glaube nicht, dass es hier um super machen geht. Und hat nochmal eben dafür gesorgt, dass er dann nicht mehr eingesetzt wird. Das ist die Wahrheit. Also dann ja, halber Punkt für dich, Lucky, weil wenn sie wirklich diese Konfrontation aushalten wollte, müsste sie den belobigen und sagen, du hast den Konflikt freigelegt, was der Job ist. Ja. Eines Moderators, wenn er eben nicht in Konferenz hier bei einer Werbeveranstaltung ist. Was selten genug vorkommt. Also ich würde den Moderator buchen für die Nachrichtensendung abends um 22.15 Uhr. Aber da steht ja jetzt Günther Jauch zur Verfügung. Fehlt er dir schon? Der macht doch immer noch Wer wird Millionär. Ja, okay. Also da finde ich die Fragen und die Antworten gehaltvoller als bei seinem Polit-Talk da. Der hieß Wer ist schon Millionär, ne? Ja. Oder interessiert es euch, dass ich schon Millionär bin? Oder genau. Wie hieß der noch? Ich glaube, der hieß auch Günther Jauch. Ja, Günther Jauch könnte nicht ein Haus für Flüchtlinge bauen, sondern Potsdam zur Verfügung stellen. Sozialneid, das bitte auch rausschneiden. Wir haben auch ein Zimmer frei, weil unsere Kinder studieren. Und wir grübeln die ganze Zeit, wie wir das jetzt hinkriegen und ob wir das machen. Wirklich? Ja, Chris hat total schlechtes Gewissen, oder? Wenn du jeden Tag in so einem freien Zimmer vorbeigehst, machst einen Fernseher an und ein paar Flüchtlinge zählt und so. Ja. Aber die Taz schreibt, jetzt nicht hier vorzeitigen Dramenerguss, sondern die Flüchtlinge selber fragen, was hilft. Und dann sagt der Flüchtling auch gerne schon mal, ich verstehe eure Behörden nicht. Ich habe Kinder und kriege kein Kindergeld. Oder die behandeln mich scheiße da beim Ausländeramt. Wobei, also da sehe ich dann für mich persönlich das ganz große Eskalationsrisiko. Also wenn ich jetzt einem Flüchtling versuchen würde, zu helfen, mit deutschen Behörden umzugehen. Mhm. Dann das kannst du auch ganz ohne Flüchtling mit einen deutschen Mitbürger machen, versteht es auch nicht. Könnte ich auch mit mir selber versuchen. Also ja. Da sehe ich aber ganz schnell den Bürgerkrieg, ich gegen die Behörden. Ich gegen du. Du gegen dich. Ich sehe schon, Günther Jauch lockt dich nicht so. Ja, Günther Jauch, hier Stefan Raab. Harald Schmidt. Alle beenden ihre TV-Karriere. Mhm. Mal drüber nachgedacht, wiederzukommen? Ich habe ja das schon vor 16 Jahren beendet. 17, 18. Und bin schon zurückgekommen und schon wieder aufgehört. Das ist, also im Aufhören bin ich vorne. Das kann ich. Vielleicht zum Abschluss dieser Flüchtlingsgeschichte. Wir haben uns ja, ich glaube, 50 Jahre in die Tasche gelogen unter der Überschrift, wir haben Gastarbeiter. Gäste hauen wieder ab. Mhm. Und seit den 80ern, Heiner Geißler war da Avantgarde. Die Erkenntnis, ja, zerredet, die bleiben hier und die sind längst ein Teil von uns. Oder wir sind die und die sind wir. Das wiederholt sich jetzt an den Flüchtlingen. Also so wie wir lange nicht gesagt haben, wir sind halt ein Einwanderungsland. Demografisch brauchen wir das auch, sind wir historisch auch immer gewesen. Also da kann man in Jahrtausenden denken. Weigern wir uns jetzt zu sagen, ja, wir sind ein Flüchtlingsland. Können wir auch wieder 50 Jahre spielen. Also langweilt mich. Ja, Flüchtlinge gerne, aber nur, wenn es Deutsche sind, die vom bösen Russen. Die von hier abhauen müssen. Da sind wir gut drin, ja. Nee, musst du mal lesen. Ich habe kürzlich gelesen, Ernst Toller im Exil, großartiger Schriftsteller und sozialistischer Revolutionär nach dem Ersten Weltkrieg, wie das dann so war, als die im Exil in London waren. Und sozusagen die Briten die Rolle hatten, ihre Flüchtlinge scheiße zu behandeln, so wie wir das heute machen. Und dann kriegst du plötzlich ein Gefühl dafür, es ist ja völlig austauschbar, welche Ethnie jetzt gerade auf der Flucht ist. Ja. So, bevor das hier interessant wird, anderes Thema, oder? Immerhin arbeiten wir in einem Massenmedium. Ja, lass uns doch noch kurz über Bilder sprechen. Mhm. Über Bilder zum Beispiel eines Co-Piloten, der absichtlich ein Flugzeug gegen einen Berg gesteuert hat. Oder über Bilder eines Terroristen, der für den IS kämpft. Oder über Bilder des IS, wie sie Geiseln auf die Hinrichtung vorbereiten und diese gleich hinrichten werden. Und davon gibt es Bilder, die der IS auch ganz klar mit dem Ziel publiziert, dass sie weiter publiziert werden. Müssen wir diese Bilder alle sehen? Also über Letzteres haben wir schon mal gesprochen. Lass uns noch mal über die Bilder des Co-Piloten sprechen oder über die Bilder eines IS-Terroristen, der vor einem deutschen Gericht steht und wo die Bild-Zeitung sagt, den wollen wir aber zeigen und wenn das Gericht sagt, wir dürfen den nicht unverpixelt zeigen, dann ist das ein Eingriff in die Pressefreiheit, denn er hat selber Interviews gegeben im Fernsehen und dann dürfen wir den auch zeigen. Ich persönlich brauche diese Bilder nicht. Bei dem Germanwings Co-Piloten ist die staatsanwaltschaftliche Ermittlung anhängig. Also man müsste ihn verpixeln, müsste sagen, der mutmaßliche Täter. Ich glaube, in einer am Ende doch harmlosen, weil er ist wieder mit Bettina zusammen und soweit ich weiß, hat er auch gute Laune und sucht sich neue Aufgaben. Version Wolf hat sich erwiesen, dass das, was da im Schilde der Pressefreiheit geführt wurde, im Prinzip organisiertes Mobbing war. Will nicht sagen, dass das harmlos war, aber ich habe keinen Bock, nur weil die Bild behauptet, dass ihr Schmuddelkram im Dienste der Pressefreiheit geschehe, dass ich dann immer für die Bild kämpfen muss. Da fühle ich mich dann instrumentalisiert. Ja. Also wenn das war ja auch irgendwie eine Eifersuchtsszene auf dem Schulhof. Also da sind diese Hippie-Hornbrillenträger von Netzpolitik.org und machen den Job der Presse, der kritischen Presse. Während in der kritischen Presse noch diskutiert wird im Feuilleton, sind es denn Journalisten? Oder sitzen die nur am Schreibtisch und googeln sich ihren Scheiß zusammen? Zeigen Beckedahl und Konsorten, wie es geht. Auch sowohl, wie man Quellen anzapft und Material besorgt, auch wie man es wirkungsvoll publiziert. In der gleichen Woche kommt die Bild-Zeitung und sagt, wir wollen aber neben den Tittenbildern auch irgendwelche Leute zeigen, von denen man noch nicht weiß. Und sagt, wir kämpfen für die Pressefreiheit. Das ist ja eine Eifersuchtsszene. Ich finde auch, um jetzt nochmal auf den Co-Piloten zurückzukommen, mich interessiert das überhaupt nicht, wie der aussieht und wie der heißt. Ich weiß nur, dass dessen Eltern, die den gleichen Nachnamen haben und völlig unbeteiligte Personen, die zufälligerweise den gleichen Namen haben, jetzt in einer echt beschissenen Situation sind. Das sind alles Kollateralschäden, ja. Und wir haben heute das Internet. Wenn uns interessiert, wie der Mann aussieht und wie der heißt, können wir das rausfinden. Können wir die Schuld selbst nehmen? Ja. Das ist ein guter Gedanke, finde ich. Das können wir ziemlich schnell selber machen, weil irgendjemand wird es irgendwo aufgeschrieben haben. Und es muss mich nicht von der Titelseite der Zeitung anspringen. Interessant übrigens, dass an solchen modernen Verkehrsmaschinen verschiedene Baugruppen die ganze Zeit Signale an den Boden funken. Die Lufthansa hat so ein System, das heißt A-Cares, wo die sozusagen im Hangar schon mal den 12er Maulschlüssel zurechtlegen können, weil die Maschine vom Flug funkt, ja, da ist was zu reparieren. Das letzte Lebenszeichen von MH370 war ein sogenannter Beep, ein kleiner Funkpuls, mit dem die Düse ihrem Herstellerwerk Rolls-Royce sagt, ey, ist alles okay, ich laufe gut. Das heißt, an dem Flugzeug funken die ganze Zeit Einheiten auf dem Boden, bis auf die Informationen, die man hier gebraucht hätte. Weil nämlich Piloten und Fluggesellschaften sagen, wir möchten da nicht bespitzelt werden, wir wollen keine volle Transparenz. Wir wollen auch nicht, dass am Boden auffällt, wenn wir eine Abkürzung fliegen oder Kerosin sparen. Und wenn man jetzt nochmal mit ins Bild nimmt, dass die Staatsanwaltschaft sagt, die Einstellungen, die zur Katastrophe des Germanwings-Fluges führten, sind auf dem Hinflug geübt worden. Das hat nur keiner gemerkt, weil diese Cockpit-Daten nicht zum Boden gefunkt werden. Könnte man sich zu der These versteigen, das hätte verhindert werden können. Denn wenn er das auf dem Hinflug übt, wäre sein Flug nach der Landung zu Ende gewesen. Ja. Wir machen da einen Film drüber für die Sendung 3sat Nano, die ich Ihnen schon jetzt sehr empfehlen möchte. Und wo wir gerade bei Flugzeugen sind, die FAZ hatte dann auf dem Titel ein Foto vom Flughafen Athen und drunter geschrieben Frankfurt-Athen. Nach Frankfurt-Hahn und Frankfurt-Frankfurt, jetzt dann auch den. In diesem Amendment, in diesem Pressestatement nach dem Gipfel, bei dem Tsipras kapitulieren musste, stand auch drin, dass auch in Griechenland die Apotheken freigegeben werden müssen. Da habe ich gestaunt, weil wir haben ja keine FDP mehr, aber wie doch der lange Arm des organisierten Liberalismus, sprich also der politische Zweig der militanten Bewegung Apotheker, da rein regiert hat. Respekt. Ja, und jetzt hat Deutschland, also der hessische Deutsche, die Stadt Frankfurt, das Land Hessen, mal ebenso griechische Flughäfen übernommen. 14 Stück. Hat sich gelohnt. Ja. Ja. Lass uns nicht ganz so depressiv aus dieser Sendung gehen. Das Wetter ist schön. Es wird auch noch mal schöner am Wochenende, habe ich gehört. Der Bauer hat die Ernte drin, sehr früh dieses Jahr. Es hat zu wenig geregnet. Ja. Und dann die letzten Tage sehr viel. Das konnte man sehr schön bei dem Ententeich bei uns im Park um die Ecke sehen. Kurz fast trocken gefallen und jetzt deutlich am Rand. Wie viele total wichtige Projekte hast du denn jetzt wieder, weswegen wir dann weitere 14 Jahre keinen Podcast machen können? Im Moment sieht es ganz gut aus. Du siehst sehr gut aus. Danke, danke, du auch. Danke. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich denke, das ist schon möglich, dass wir vor Weihnachten 2017, glaube, wir sind jetzt einfach wieder da. Das ist jetzt die zweite Staffel. Ich sitze hier, du kommst rum, wir basteln wie immer 2,5 Stunden an der Technik, bis dass die Aufnahme läuft und sind dann nach einer halben Stunde fertig. Alles klar. Es war mir eine Freude. Ich wünsche euch, liebe Hörer, einen schönen Tag. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau. vielen Dank. Tschüss. Hat wieder Spaß gemacht. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.